Und als Jasmine Hal kennenlernte, ach, nicht mehr länger allein, nicht mehr ohne Liebe, die mir gehört. Damals, erzählt Jasmine ihren Neffen. Blue Moon wurde gerade gespielt. Ihr kennt doch Blue Moon. Nein, kennen sie nicht, die beiden. Und sowieso. Mom sagt, früher warst du mal okay. Und dann warst du verrückt. Und sowieso. Ja, und dann redest du mit dir selbst. Die gar nicht so lieben Kleinen haben recht, was Tante Jasmine da verbrät, ist eine weitere Legende des Schmalzes, mit dem sie ihr altes Leben zutüncht. Und sowieso heißt Jasmine eigentlich Janet. Und das mit Harls Liebesaffäre. Wie kommst du denn darauf? Naja. Oder besser, einer seiner Affären. Auch das. Hast ihre Hand gehalten. Ist erledigt. Vergangenheit. Denn als wir Jasmine in Woody Allens Film Blue Jasmine begegnen, hat sie ihren Sturz aus der New Yorker Park Avenue nach unten schon vollzogen. Hinein in das vollgestopfte Apartment ihrer Adoptivschwester in San Francisco. Was für eine Fallhöhe. Jasmine hat ihren Ehemann angezeigt, der landete wegen Insidergeschäften im Knast, beging Selbstmord. Was Jasmine blieb, was Woody Allen Kate Blanchett lässt, am Anfang von Blue Jasmine, ist eine Jacke von Chanel, die Taschen von Herrn Vuitton, kaum wenig mehr also als ihre mit Wodka und Antidepressiva unterfütterten Erinnerungen, / sich als sehr hartnäckig erweisenden Lebenslügen. Ich war nicht nur shoppen und essen und auf Matineen. Ich habe für arme Leute Spenden gesammelt. Für Schulen, Reichtum bringt Verantwortung mit sich. Die Ex-Luxus-Diva in San Francisco, da darf hier gerne an den dunklen Aspekt von John Lennons Imagine-Zeile gedacht werden. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Traum? Illusion? Wozu halbgare? Ich möchte wieder studieren. Wie halbherzige Neo-Lebensentwürfe gehören. Etwas Solides werden. Gespeist aus der Arroganz der Luxusfrau, die eine solche, trotz gegenteiliger Behauptung, gerne noch wäre. Kann doch nicht so einen stumpfsinnigen Job machen. Woody Allen schickt Jasmine also ins spießige Leben ihrer Schwester. Wunderbar gespielt von Sally Hawkins. Mittagessen im Imbiss an der Ecke und flugs ereilt Jasmine der Flashback. Plötzlich ist sie wieder auf einer ihrer pompösen Dinnerpartys, um genauso schnell wieder an der lauten Ecke in San Francisco zu landen, wo Jasmine allerdings weiter mit den imaginären Gästen in der Park Avenue parliert. Die Passanten staunen nicht schlecht. Alles okay? Über die Selbstgespräche der Dame in Chanel. Blue Jasmine ist kein komischer, kein ironischer, sondern ein tragischer Film. Wir sehen einen Menschen wie festgezurrt im Gestrüpp seiner Lebenslügen, inklusive der Selbststilisierung als Opfer, nicht zu vergessen, der Realitätsverlust. Ja, so können wir uns wohl die gefallenen Damen und Herren aus der Wall Street vorstellen, oder auch einen Manager von der HSH Nordbank, oder Herrn zum Winkel, oder deutsche Banksprecher Hilmar Kopper, für den 50 Millionen Euro nicht gezahlte Handwerkerrechnung ja nur Peanuts waren. Wie gesagt, Realitätsverlust auch ohne Chanel-Jäckchen. Vor 8 Jahren, 2005, hat Altmeister Woody Allen mit Matchpoint nicht nur eine Art Comeback geschafft, sondern quasi einen Parallelfilm zu Blue Jasmine gedreht. Matchpoint erzählt von Jonathan Rhys Meyers Aufstieg vom Tennistrainer zum Ehemann einer reichen Frau, im Beipack der Job im Familienunternehmen. Leichen pflasterten den Weg dieses hochmordenden Anti-Helden. In der Gegenbewegung, hinunter also, von oben nach unten, wirft Woody Allen jetzt in Blue Jasmine, genau wie in Matchpoint, einen gnadenlosen Blick hinter die gesellschaftliche Fassade von Glamour und Reichtum. Die Handlung von Matchpoint ist spannender, weniger vorhersehbar als die von Blue Jasmine, doch auch der neue Woody Allen-Film ist faszinierend, weil Allen mit großer Präzision eine Figur, einen Charakter vor uns gnadenlos entkleidet. So gehen Abwehr und Faszination bei uns Hand in Hand. Wenn wir Kate Blanchett zuschauen, sehen, wie sie alle Register grandioser Schauspielkunst zieht, wie sie eine komplexe Figur erschafft mit allen Abgründen, aller Verzweiflung, aller Fähigkeit, genauer Unfähigkeit, ein Leben aus Illusionen und Lügen aufzubauen. Und dabei wirkt sie keineswegs sympathisch. Deine Frau werden? Wobei auch der vorgeblich erfolgreiche Diplomat, der Jasmine ein erneutes Leben in Luxus in Aussicht stellt, Don Röschen also hinter der Hecke hervorziehen könnte, er ist nur ein kurzer Lichtblick. Ich habe alles schon geplant, aber du kannst... Das heißt, du liebst mich? Spürst du das nicht? Ich hoffe, die Vorstellung, meine Frau zu werden, hat dich jetzt nicht krank gemacht. Nein. Diese letzte Bemerkung bezieht sich auf die Pille, die Jasmine im positiven Schockzustand erstmal einwerfen muss. Hilft aber auch nicht, wenn ihr die Lügen über ihr Leben kurz danach wieder um die Ohren fliegen. Nein, ein gnadenloser Blick, sagt uns Woody Allen, ein gnadenloser Blick auf den Menschen und ein Happy End. Sie vertragen sich nun einmal nicht.